من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد wir machen weiter barakallahu fikum mit unserem Unterricht und wir sind bei Hadith Nummer 8 von den 40 Nawawi Hadithen. Und im Voraus muss ich etwas erklären, damit barakallahu fikum das klargestellt wird. Es gibt bestimmte Regeln. Diese Regeln, die gelten für ein islamisches System. Die gelten für ein Land, in dem der Islam herrscht und in dem die Gesetzgebung islamisch ist. Wenn man sagt, ja, wieso ein islamisches Land und die Gesetzgebung islamisch ist, dann sagt ein Moslem sofort, es gibt doch ein Land zum Beispiel, das wird von christlichen Gesetzen und von christlichen, sage ich jetzt, Lehre dominant. Das bedeutet, Vatikan zum Beispiel ist ein religiöser Staat und der Papst ist der Chef oder der Präsident und alles ist dort, ist sozusagen, barakallahu fikum, religiös. Man sagt auch, der jüdische Staat, das wird Judentum, herrscht dort. Und deshalb, es kann auch geben, und das ist normal in der Geschichte auch, was wir kennen, es gab islamisches Land, und in diesem Land herrschten die islamischen Regeln, und das herrschte das islamische, sozusagen, Gesetz. Und damals gab es natürlich Kontext. Da muss man den Kontext verstehen in diesem Zusammenhang. Das heißt, wenn wir über solche Themen sprechen, da sprechen wir auch geschichtlich. Das heißt, wir reden über die Geschichte dieses Geschehens oder wir reden über die Geschichte des Landes. Und in der Geschichte gab es Kriege. Das heißt, als Moslem, wir können nicht bestreiten, dass die Muslime und andere gegeneinander gekämpft haben. Wir können auch nicht bestreiten als Muslime, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gekämpft hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Stärke von 40 Mann gehabt. Und er war der tapferste im Kampf. Aber auch andere Propheten haben gekämpft, wie zum Beispiel Musa alaihi salam. Der hat gekämpft und es ist bekannt. Daud alaihi salam hat auch gekämpft. Und deshalb, barakallahu fikum, wenn wir über solche, sage ich jetzt, koranische Ayat oder Ahadithe vom Propheten Muhammad sallam, wo das Wort Kampf vorkommt oder das Wort Jihad vorkommt, das ist für uns jetzt, die Leute, die hier in Deutschland leben, das ist kein Aufruf, dass man kämpft. Das ist kein Aufruf, dass man kämpft. Und das ist auch kein Aufruf, dass man jetzt andere tötet oder dass man sagt, ja, Muslime, trägt eure Schwerter und los. Auf keinen Fall. Sondern wenn wir über solche Hadithe oder Ayat sprechen, dann ist das barakallahu fikum seitens Erklärung der Religion. Und ich habe mir heute viel natürlich überlegt, ob wir dieses Hadith erklären oder nicht, was wir haben. Hadith Nummer 8 von den 40 neuen Hadithen. Weil das Hadith fängt an. أمرت أن أقاتل الناس. Mir wurde befohlen, dass ich gegen die Leute kämpfe. Oder die Leute bekämpfe. Uff, wenn man das jetzt, wenn jemand das hört, dann wird das sofort aufgenommen. Und das heißt, diese Leute rufen zum Kampf auf. Deshalb aufpassen. Deshalb, als barakallahu fikum, ich sage nochmal, dass es weder Aufruf, dass wir gegen jemanden kämpfen wollen oder sowas, sondern das ist eine Erklärung für Hadith von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und das ist eigentlich auch eine Aufklärung. für dieses Hadith nicht, dass man das missbraucht. Es gibt Leute, die solche Ayat und solche Hadithe missbrauchen. Sondern der kommt zu jemandem, der sagt, ihr Willen, der Prophet sagt, bekämpft. Und mir wurde befohlen, so sagte der Prophet, das Hadith war Bukhari Muslim. Weil wir können das nicht verleugnen, oder wir können das nicht sagen, ja, das gibt es nicht in der Religion. Mit Sicherheit ist das da. Der Prophet sagte, mir ist aufgetragen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie bezeugen, dass es La ilaha illallah, bis sie bezeugen, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wenn sie das, und dass sie das Gebet verrichten und Zakat entrichten, wenn sie dies getan haben, haben sie sich dadurch von mir Schutz für ihr Blut und Gut erworben. Es sei denn, sie begehen Taten, die nach dem Recht des Islam strafbar sind und ihre Anrechnung ist bei Allah, dem Allmächtigen. Das Hadith bei Bukhari Muslim. An Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Jetzt wenn man sowas hat, dann jemand sowas hat, solche Erklärungen hat, dann wird sofort bei manchen Leuten die Augen geöffnet, die werden mehr und die Ohren sofort natürlich werden offen. Was sagen die Muslime dabei? Es gibt auch im Koran, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, kämpft gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen. Aber, pass auf, man macht Punkt hier, man macht Punkt. Da macht man nicht weiter. Wie macht man nicht weiter? Das heißt, man erklärt nicht weiter, wie die Erde weiter ist. ولا تعتدوا. Das heißt, ihr dürft kein Unrecht tun. Allah liebt nicht diejenigen, die Unrecht tun. Das heißt, in welchem Zusammenhang wird sowas verstanden? Ist das jetzt für einen Moslem, der in Deutschland vielleicht lebt oder in einem europäischen Land, ist das so auch? Ja. Erstmal hier, der Prophet erzählt von sich selber, dass Allah ihm befohlen hat, gegen diejenigen zu kämpfen, die den Islam verhindern, gegen den Islam kämpfen und den Islam vernichten wollen. Bis diese Leute den Islam angenommen haben. Aber dann kommt eine Frage sofort vor uns, die wichtig ist. Wie Allah sagt doch im Koran, La ikraha fid din. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Da hat man so wie einen Widerspruch jetzt. Von einer Seite heißt das, mir wurde oder ist aufgetragen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie La ilaha illallah sagen. Und von der anderen Seite, es gibt keinen Zwang im Glauben. Das heißt, wir dürfen nicht als Muslime, oder im Islam ist das so, man darf niemanden zum Islam zwingen oder bedrohen. Entweder Islam oder wirst du getötet. Man darf das nicht. Und hier könnte das so heißen für jemanden, man soll kämpfen, bis die Leute Islam annehmen. Aber das ist nicht so in unserer Religion. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Usama ibn Zayd kritisiert hat, als Usama radhiyallahu anhu denjenigen getötet hat, der La ilaha illallah sagte. Der Prophet sagte ihm, wieso tötest du jemanden, der La ilaha illallah sagt? Usama sagte, er hat das nur gemacht, um sich selber zu schützen. Der Prophet sagte, hast du geguckt in seinem Herzen? Hast du gewusst, was in seinem Herzen ist? Sabarakallahu fikum, damit das aufgeklärt wird. Viele Gelehrten oder die meisten Gelehrten sagen, dass dies am Anfang an des Islam war. Also diese Sache war am Anfang an des Islam. Was bedeutet das? Es gab am Anfang Leute, die gegen den Propheten gekämpft haben und sie wollten den Islam vernichten. Sie wollten keinen Islam. Und sie wollten den Propheten töten. Der Prophet ﷺ hat in Medina die Welt gezeigt. Er hat nicht gekämpft, er hat gar nicht getan. Und der Prophet, der hat nur Da'wah gemacht, ﷺ, aber kampfmäßig und sowas. Auch übrigens, passt auf hier. the Sahaba, yeah. The Sahaba radiallahu alayhim, einige von ihnen kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam damals und sie haben gesagt, oh Prophet, erlaube uns, dass wir kämpfen. Allah hat Koran herabgesandt, die waren in Mekka. Allah subhanahu wa ta'ala hat Koran herabgesandt, dass sie nicht kämpfen dürfen. Nicht kämpfen dürfen. Und sie müssen Allah fürchten und sie müssen Geduld zeigen und Allah fürchten. Warum? Weil die Lage in Mekka Geduld brauchte und Furcht. Aber in Medina war anders. Sie müssen Allah fürchten und Geduld zeigen, weil sie in Medina Macht gehabt haben. Deshalb gibt es Unterschied. Deshalb bitte, ich bitte meine Brüder und Schwestern und alle auch, die so einen Vortrag oder Unterricht hören, erstmal das zu bemerken. Das geht hier um Kontext zu verstehen, Aufklärung zu leisten. Das geht barakallahu fikum darum, dass wir eine Überlieferung von unseren Propheten erklären, wie das richtig zu erklären ist. Das ist auf keinen Fall Aufruf zu kämpfen oder Aufruf, dass die Muslime jetzt anfangen hier was zu machen. Und das ist eigentlich gegen Missbrauch solche Überlieferungen, die wir in der Religion haben. Es ist barakallahu fikum bekannt geworden, dass manche Leute solche Überlieferungen missbrauchen. Wie war das? Der Prophet war in Mekka. Der Prophet Muhammad war in Mekka. 13 Jahre lang hat er nicht gekämpft. Seine Gefährten wollten, dass er kämpft. Der Prophet Muhammad hat das nicht akzeptiert, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm offenbart hat, nicht zu kämpfen. Nachdem der Prophet getötet werden sollte, weil die Leute von Mekka, die haben sich versammelt und da haben einen Plan geschmiedet, dass sie den Propheten töten. Der Prophet hat Mekka verlassen und ist nach Medina. Dann wollten sie ihn angreifen, auch in Medina. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute Ultimatum gegeben, dass sie das verlassen, dass sie gegen den Islam kämpfen. Und die Leute, die dort in der arabischen Halbinsel waren, sollten zum Islam aufgerufen werden. Aber das auch dürften sie nicht. Das bedeutet, ihre Religionsfreiheit als Muslime konnten sie weder in Mekka haben, noch in Medina auch konnten sie nicht mehr ihre religiöse Freiheit haben. Und sie mussten, die Muslime, sie mussten sich verteidigen die ganze Zeit. Und das ist der Sinn hier, so eines Hadithes. Das wird, das ging in der ersten Stelle, das ging um den Islam frei auszuüben. Das ging um Religionsfreiheit für die Muslime. Das ging um Schutz für Muslime. Religionsfreiheit, Schutz für Muslime, dass die Muslime ihre Religion praktizieren können. Und dass sie sich wehren gegen verschiedene arabische Stämme, die den Islam und die Muslime angreifen wollten. Das heißt, solange, das war am Anfang an, pass auf, das war am Anfang an. Dann später war das anders. Später war das anders, weil wir andere Möglichkeiten gehabt haben. Und Beweis dafür, dass anders war, der Prophet hat doch Verträge mit diesen Leuten gehabt. Auch Leute, die keine Christen, keine Juden waren. Wir wissen, dass bei uns in unserer Religion Juden und Christen, die genießen einen anderen Status oder einen Status, was die anderen nicht haben. Das wird speziell Juden und Christen, die sind Leute der Schrift für uns. Auch wenn sie sagen, Jesus ist Sohn Gottes, auch wenn sie sagen, drei Einigkeiten, auch wenn sie sagen, Azra ist Sohn Gottes, auch wenn sie zum Beispiel den letzten Tag verleugnen oder bestimmte Ereignisse des Judentums an sich selbst auch verleugnen. Die Juden selber. weil sie auch Gruppen sind. Aber die bleiben für uns diese Leute, Leute des Schrecken. Bei diesen Leuten ist es anders. Also man, und sowieso in unserer Religion, man darf niemanden zwingen. Das heißt hier, die Leute, die damals waren, die in Arabien waren, die keine Religion gehabt haben und die gegen den Islam gekämpft haben, muss man erstmal zum Islam aufrufen. Wenn sie die Muslime in Frieden lassen, wenn sie die Muslime in Frieden lassen, dann kann man mit ihnen weiter normal verhalten. Wenn sie aber, damals, wenn sie weiter den Islam bekämpfen wollen und gegen die Muslime kämpfen, dann gibt es keine andere Möglichkeit, dass die Muslime damals gegen sie kämpfen, und das ist die Bedeutung, umirtu an uqatila annas hatta yaqulu la ilaha illallah. Wenn sie dann den Islam angenommen haben, dann sind sie Muslime geworden, und das gilt für sie, die Regeln des Islam. Nochmal, damals war sozusagen die Regeln, das war islamischer Staat. Aber jetzt, was bedeutet islamischer Staat? Bitte, wir müssen das nicht vergleichen, ja? Mit der damaligen Zeit und heutigen Zeit. Es ist natürlich ungerecht. Und das ist ein großes Unrecht, dass man heute vergleicht, was man heute macht, mit damaliger Zeit, in Augen von einem Menschen, der den Islam nicht kennt. Ich wiederhole diesen Satz. Es ist ungerecht, dass man heutige Zeit mit damaliger Zeit vergleicht mit Augen von einem Menschen, der heute lebt, der nicht Muslim ist und der den Islam nicht kennt. Das ist eine große Ungerechtigkeit. Das wird heutzutage auch mit vielen Themen der Religion gemacht. Damals waren die Leute anders. Ich meine, damals mit 12 Jahren oder 11 Jahren war der Junge schon ein Mann geworden. Hassan, wie alt war Al-Hassan, als er Hadithe überliefert hat? Al-Hassan war 8 Jahre. Der konnte Hadithe überliefern. Heute 8-Jähriger kann er was machen. Usama ibn Zayd war 17 Jahre alt. Und er war der Befehlshaber der muslimischen Armee. Mit 17. Aber heute ist das so. Deshalb, man darf nicht vergleichen. Damals Aisha radiallahu alaiha war 9 Jahre, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie geheiratet. Aber ist heute 9 Jahre, sind 9 Jahre von 1400 Jahren. Das ist ungerecht, dass man so einen Vergleich zieht. Man sollte Kontext in damaliger Zeit sehen. Und wenn man uns heute sagt, ja, Hauptmann, was ihr in eurer Religion habt, dann sagen wir ja, das steht doch im Alten Testament. So was. Wenn du eine Stadt angreifst, im Alten Testament, in Mose steht zum Beispiel 2 oder 5, wenn du eine Stadt angreifst, dann alle Männer, die Waffen tragen können, und Jungs, die Waffen tragen, musst du töten. Und die Frauen und die Kinder, die sind deine. Die sind versklavt für dich. Im Neuen Testament steht, Wer das Gesetz Mose verletzt, muss getötet werden. Uff, nur eine Sünde heißt Tod? Eine Sünde heißt Tod? So ist das. Da sagt man ja, das ist Vergleich, was Paulus gemacht hat an die Leute von Hebräer. Ob das Vergleich ist oder nicht, dann sagen wir, das ist auch Vergleich. Da muss man Kontext verstehen. Da muss man auch Kontext verstehen. Das geht um Kämpfen. Das geht dort um Töten. Ja, das war anders. Das war auch anders. Warum für euch ja, für uns nein? Das ist auch passend in diesem Zusammenhang, barakallahu fi. Manche Muslime können sowas missbrauchen. Bei uns, barakallahu fi. Man darf niemanden zwingen, den Islam anzunehmen. Das ist klar. Weil wir reden von keinem Zwang im Glauben. Aber wenn man den Islam angenommen hat, dann kommen wir zum zweiten Satz jetzt. Wenn man den Islam angenommen hat, aha, dann ist man verpflichtet, da hat man sich selber verpflichtet. Da hat man sich selber verpflichtet. Und wenn manche Leute behaupten, als auch Bemerkung, wenn manche Leute behaupten, dass der Islam durch Schwert verbreitet worden ist, dann, barakallahu fikum, sagen wir, okay, Indonesien, Malaysia. Wo war das Schwert? Wo war der Krieg? Deshalb sollte man das im Kontext verstehen, hier, was gemeint wird. Zweitens, diese Europäer heutzutage, die den Islam annehmen, wer hat sie zum Islam gezwungen? Wer hat das Schwert auf ihr Hals getan, sagen, ja, wir müssen gegen die Leute kämpfen und wir kämpfen gegen dich. Ist das so die Bedeutung? Nein. Deshalb seid wach. Nicht, dass jemand barakallahu fikum in solchen Zusammenhang mit euch, sozusagen, dass man euch was anderes beibringt. Wenn man den Islam angenommen hat, dann hat man sich selber verpflichtet. Wie nimmt man den Islam an? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nur, dann haben wir Muslim geworden. Und das ist auch noch ein, ich sage, das gehört zu den Indizien, die das belegen, wie die Gelehrten dieses Hadith erklärt haben. Damit wir keinen Widerspruch haben mit dem Thema kein Zwang im Glauben und mit dem Thema Islam wurde durch Zwang verbreitet oder durch Kampf. Wenn jemand kommt, sagt La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, da ist man Muslim. Aber angenommen, diese Person betet nicht, fastet nicht. Darf man ihn zum Gebet und zum Fasten zwingen? Nein. Aber darf der Richter von ihm verlangen, dass er betet? Ja, der Richter ist was anderes. Deshalb so ein Hadith geht um Oberhaupt der Muslime, wenn die Muslime einen Staat haben und wenn jemand, wenn sie Präsident haben oder Khalif haben, jemanden, der Befehl geben kann. Das geht nicht an unserer Konten. Deswegen sind wir nicht die Leute, die angesprochen werden, so, dass du zu jemandem gehst, sagst, bist du Muslim, sag ja, schau mal, entweder betest du oder wirst du jetzt bestraft von mir. Lacht nicht, es gibt manche, die das heutzutage in manchen Ländern praktizieren. Möge Allah uns bewahren. Wir müssen zugeben, Leute. Wir müssen zugeben. Es gibt heute, und es gab in manchen Ländern, wenn jemand Friseur als Friseur arbeitet und der rasiert die Leute Bärte ab, dann wird er getötet. Man kommt früh, da sieht man, diese Person ist geschlachtet. Aber warum hat man ihn getötet? Ja, weil er Unheil stiftet. Wie Unheil? Wie rasiert die Bärte? Maximal könnte man sagen, das ist verboten. Aber dass man ihn tötet? Zweitens, wer hat diesen Leuten das Recht gegeben, andere zu töten? Sind sie Präsident oder sind sie Gericht oder sind sie Richter? Kein. Barakallahu fikum. Manche Leute nutzen solche Hadithe, solche Ayat aus, wo in diesen Ayat und Hadithen das Wort Kampf oder Strafe vorkommt, für ihre eigenen Zwecke. Aber hier sieht man total was anderes. Der Prophet hat niemanden auch sozusagen am Anfang an gesagt, entweder betest du oder wird mit dir das und das gemacht. Und als Beweis dafür, eine Person kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat ihm gesagt, ich werde den Islam annehmen, aber ich werde nur zwei Gebete beten. Nicht fünf, nur zwei. Wenn jemand zu uns heute kommt und sagt, ja, ich werde den Islam annehmen, aber mit dem Gebet, nein. Leider manche werden ihm sagen, ja, da brauchst du keinen Islam mehr. Der Prophet hat ihm gesagt, okay, kein Problem, du kannst Muslim. Mit La ilaha illallah. Aber La ilaha illallah hat auch Pflichten. Und La ilaha illallah ist eine Verpflichtung für einen Muslim. Ein Mann kam zum Prophet sallallahu alaihi wasallam, der hat ihm gesagt, ich werde den Islam annehmen, aber wenn ich bete, dann werde ich keine Niederwerfung machen. Der Prophet hat gesagt, ja. Eine Person kam zum Prophet, die Leute von Saqif kamen zum Propheten. Sie haben gesagt, wir nehmen den Islam an, aber wir beten nicht und wir geben keinen Zakat. Der Prophet hat gesagt, ja. Die Sahaba haben gesagt, sie werden nicht beten, sie werden keinen Zakat geben. Der Prophet sagte, Islam und Dien, das wird Gott Ergebenheit. Wenn sie den Iman verinnerlichen, dann werden sie beten und werden sie Zakat geben und sie werden Spenden geben auch. Und das ist barakallahu fikum wichtig zu verstehen. Das heißt, es gibt keinen Zwang in diesem Zusammenhang. Sowieso für uns Leute, die normal sind, die nicht Regierung sind oder die nicht Richter sind, die können sowieso hier keine Gesetze vollstrecken. Wir haben kein Selbstjustiz. Für uns gilt die Sache als Muslime, dass wir den Leuten auffordern, dass wir die Leute auffordern oder dass wir den Leuten sagen, sie sollen beten, sie sollen fasten, sie sollen die Religion praktizieren. Und Punkt. Mehr nicht. Das Hadith hier, das Gebet zu verrichten, Zakat zu entrichten, wenn sie das machen, dann sind sie geschützt. Was bedeutet, die sind geschützt in diesem Zusammenhang? Das bedeutet, sie genießen Schutz des Staates. Das ist das Gleiche, wenn du heute sagst, wenn du dich an die Gesetze hältst, dann bist du geschützt. Aber wenn du etwas gegen die Gesetze des Landes machst, dann gibt es Verfolgungsbehörden und sie können sozusagen dich zum Gericht bringen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, illa bihaqq al-Islam. Illa bihaqq al-Islam. Das heißt, es gibt Recht im Islam. Es gibt bestimmte Strafen in der Religion. Wenn du bestimmte Taten begehst, das wird das Recht des Islam ist, dass der Muslim fünfmal, dass man sagt, La ilaha Muhammad Rasulullah, wenn man das gesagt hat, dann ist das Muslim, dann ist man dann verpflichtet, dann hat man sich selber auch verpflichtet. Dann wird kein Chaos haben, dass man betet, dass man fastet, dass man Zakat gibt, dass man Hajj einmal im Leben macht. Und hier, das sind die verpflichtenden Handlungen in der Religion. Aber es gibt andere Handlungen, die nicht verpflichtend sind, diese nicht Pflicht. Diese sind dem Muslim sozusagen empfehlenswert. Das heißt, der muss das nicht unbedingt praktizieren. Wa hisabuhum ala Allah, das wird derjenige, der das macht, was Allah befohlen hat, und der den Islam praktiziert, der wird belohnt. Derjenige, der das nicht macht, der wird bestraft. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist verpflichtet, als Oberhaupt der Muslime und Führer der Muslime, die Leute, die Muslime, dazu aufzufordern oder die Muslime aufzufordern, dass sie die Religion praktizieren. Wenn sie das nicht machen, dann gibt es in bestimmten Bereich Strafen und in einem anderen Bereich, das bedeutet, wir fordern sie auf, ja, aber es gibt keine Strafen. Es gibt keine Strafen. Ich gebe ein Beispiel. Du darfst nicht hinter dem Rücken von den anderen schlecht reden. Riba darfst du nicht machen. Aber wenn du Riba gemacht hast, Riba, du machst das. Zum Beispiel, du sagst, für mich ist dieser Bruder so und so, der sieht nicht so gut aus und so weiter. Gibt es eine Strafe im Islam dafür? Liegt die jetzt vom Gesetz her? Hätten die Muslime heutzutage ein islamisches System, wenn wir sowas hätten, wäre das staatlich oder gesetzlich geregelt? Wer Riba macht, dass er so und so bestraft wird, es gibt nicht. Aber zum Beispiel, wenn man wenn man das Geld von einem anderen weggenommen hat und er will ihm nicht zurückgeben. Dann gibt es im Islam sogar eine Strafe dafür. Mindestens, der muss ihm das Geld zurückgeben. Weil der Richter dann entscheidet. Deshalb, Barakallahu fikum, soll man das so verstehen. So ein Hadith ist im Kontext zu verstehen, richtig zu verstehen. Und ich sage nochmal, ich habe das am Anfang gesagt, in der mittendrin, als ich das erklärt habe, und das sage ich nochmal zuletzt, weil dreimal sind, dreimal könnte man sich wiederholen, damit man nicht auf falsche Ideen bekommt. Das geht um Kontext hier, das geht um Erklärung, um Aufklärung dieses Hadithes. Man darf solche Hadithe nicht missbrauchen, und das ist überhaupt kein Aufruf, zu jemanden zu bekämpfen oder gegen jemanden zu kämpfen, weil das sowieso nicht in unserem Bereich ist. Wir sind normale Muslime, die ihre Religion praktizieren wollen. Solche Themen, Strafen zu verhängen, Gerichte und sowas, die sind Barakallahu fikum im Bereich des Staates und nicht im Bereich von normalen Leuten, die ihre Religion nur praktizieren wollen. Das ist bezüglich dieses Hadith Barakallahu fikum. Und wichtig ist, dass man hier auch als etwas von diesem Hadith zu verstehen, wir als Muslime, wir beurteilen die Leute nach ihrer Äußerlichkeiten, nach ihren Taten und Handlungen. Aber was sie im Herzen haben, was sie von Absichten haben und sowas, das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Das können wir nicht beurteilen. Beweis? Usama radhiallahu anhu. Als er jemanden getötet hat. Der hat La ilaha illallah gesagt, der hat ihn getötet. Der Prophet sagte ihm, wieso? Er hat gesagt, ja, der hat das nur gemacht, damit ich ihn nicht töte. Der Prophet sagte, wie hast du geguckt in seinem Herzen? Das heißt, wenn du auch etwas von einer Person siehst, was Sünde ist, dann kannst du diese Person nicht sozusagen beurteilen oder sein Herz nicht beurteilen. Beispiel. Zwei Leute sitzen nebeneinander. Beide trinken Alkohol. Wir fragen den Ersten, warum trinkst du Alkohol? Der sagt, Alkohol ist im Islam erlaubt und überhaupt nicht verboten. Und wenn im Islam Alkohol verboten wäre, dann bin ich kein Muslim mehr. Dann ist er, das ist kein Muslim. Pass auf jetzt. Können wir den anderen auch so beurteilen? Sagen wir, ja, schau mal, wir haben den gefragt, der hat gesagt, ich trinke Alkohol, weil Alkohol nicht verboten ist. Und wenn Alkohol verboten wäre in der Religion, dann bin ich kein Muslim mehr. Nachdem man mit ihm diskutiert hat, aufgeklärt hat und sowas, trotzdem sagt, für mich sind sie das. Der daneben sitzt, sagen ihm, warum trinkst du Alkohol? Der sagt, möge Allah mich recht leiten, Wallahi, ihr habt recht. Ich versuche, Alkohol, Wallahi, Alkohol ist schädlich und sowas, aber Allah subhanahu wa ta'ala prüft mich mit dieser Sünde. Möge Allah mir verzeihen. Uff. Was sagen wir jetzt zu beiden? Zwei Leute. Einer begeht Zina. Unzucht. Wir sagen ihm, wieso? Der sagt, ja, das ist kein Problem doch. Und im Islam ist erlaubt. Weil wir Zina im Islam ist erlaubt. Unzucht ist bei Juden verboten, bei Christen verboten, auch bei Buddhisten verboten. Übrigens, Konfuzius auch reden davon. Unzucht ist verboten. Sikh, Hindus, alles. Jesidi auch bei ihnen ist verboten. Jesidi sind diese Leute, die sagen, Shaitan und sowas, für sie ist ein Prophet, Paus. Aber das bedeutet, dass sie wahr verboten sind. Nein, man holt ihnen Koran, Sunnah und sowas. Eine andere Person macht uns so, wir sagen ihm, wieso tust du das? Sag, Wallah, ich komme von guten Familie. Wallah, mein Vater wird ihm das nicht, meinem Vater wird es nicht gefallen, was ich tue. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir eines Tages bestimmt werde ich Reue zeigen und möge Allah mir verzeihen. Sind das auch gleich? Deshalb, wenn wir sagen, wir beurteilen die Leute nach ihren Äußerlichkeiten, nach ihren Taten, das heißt, ich sehe eine Person, die gut macht, ich denke von dieser Person, die ist gut. Was er im Herzen trägt, was er von Absichten hat, Allahu Alam. Ich sehe eine Person, der macht Sünden und der macht Schlechtes, ich denke von ihm, der ist schlecht. Aber Allahu Alam, was er im Herzen hat. Deshalb redet Ibn al-Qayyim rahimahullah von zwei Leuten. Der sagt, beide sind nebeneinander. Einer, beide beten das Gleiche. Einer ist in der tiefsten Stufe in der Hölle und einer ist in der besten Stufe im Paradies. Zwei beten nebeneinander. Einer ist Heuchler pur und einer ist ein richtig Mu'min. Das wird nach draußen, beide machen das Gleiche. Aber innerlich sind sie verschieden. Und es kann sein, dass zwei Leute innerlich verschieden sind und nach draußen sind sie, das wird umgekehrt. Innerlich gleich, nach draußen verschieden, außen verschieden. Außen gleich, innerlich verschieden. So, barakallahu fikum, aufpassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg befestigen. Natürlich, man kann noch viel erklären in diesem Zusammenhang, aber wir wollen nicht lange halten, weil sowieso, dass es nicht in unserem Bereich ist. Und ich denke, keiner von uns hat vor, gegen jemanden erstmal zu kämpfen. Erstmal, ja. Oh, anders. Diese Fähigkeit, dass ich habe immer euch immer gesagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir diese Kraft geben, dass ich dir immer sage, in welcher Surah. Manchmal liest du bestimmte Ayat. Heute haben die Brüder eine Lesung von mir hören lassen. Ich habe 5, 6 Ayat erstmal zugehört, bis ich gewusst habe, in welcher Surah das war. Das ist normal. Aber die Ayat ist das bekannt. ألم ترى الذين كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة؟ بس نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. Kann man uns mit Mekka vergleichen mit Sicherheit? Vergleichen. Das heißt nicht das Gleiche oder nicht dasselbe. Aber unsere Lage heutzutage hier, das ist so ähnlich wie Mekka. Weil die Muslime, die haben weder einen Staat gemeinsam, die haben kein System, muslimisches System. Und für uns jetzt speziell, wir leben hier, die meisten, die um uns sind, die sind keine Muslime. Und wir müssen Geduld zeigen und wir dürfen niemals Schlechtes verursachen oder wir dürfen niemals Böses stiften. Warum? Weil die Muslime in Mekka damals, man hat von ihnen niemals gehört, dass sie was Schlimmes gemacht haben. Obwohl die anderen sie gefoltert haben und getötet haben, die haben Geduld gezeigt. Und so sollte der Muslim in diesem Land sein. Ja. Das ist, weil das sehr ähnlich ist. Fair, inshallah. Gibt es noch Fragen? Bitte. Es steht im Koran, es besteht kein Zwang im Glauben. Auch wie ist das mit den Leuten, die in den Glauben reingekommen werden? Die können ja nicht von sich aus sagen, nee, ich will das nicht, oder? Doch. Wie? Sage dir wie? Es gab in der Geschichte Leute, die den Islam verlassen haben, weil sie mit dem Islam und mit den bestimmten Themen des Islam unzufrieden waren, dann haben sie Katastrophen geholt in der Religion. Was meinst du genau mit der Frage? Naja, wenn ich jetzt ein Kind, also ich setze mit einer Frau ein Kind in die Welt und das Kind wird nach dem Islam erzogen, weil halt die Eltern Muslime sind. Aber das Kind hat in dem Moment ja nicht die freie Wahl nach dem Koran zu sagen, ja, nee, Papa, ich. Und hast du die freie Wahl gehabt, dass du, okay, wenn man so denkt, dann sollen die anderen ihre Kinder zu uns schicken in die Moschee und dann sehen wir, ob sie die freie Wahl bekommen oder nicht. Was denkst du? Wirst du jetzt angenommen, wärst du ein Christ oder wärst du ein Jude oder wärst du ein Atheist, unter Anführungsstrichen. Und du sagst, ich gebe meinen Kindern die freie Wahl. Wie soll das aussehen in der Erziehung? Sag mir bitte. Du wirst als Christ, nicht du jetzt persönlich, aber allgemein, Alhamdulillah, du bist Muslim, du wirst als Christ dein Kind sagen, oder würdest du, wenn du Christ wärst, deinem Kind sagen, Allah ist dein Gott und Muhammad ist dein Prophet. Sallallahu alaihi wasallam. Wo ist die freie Wahl? Du lässt doch dem Kind freie Wahl. Du sollst deinem Kind, schau mal, du sollst deinem Kind Buddhismus beibringen und Hinduismus und Yazidismus und Ahmadiyya, Qadianismus und Islam und Alawismus und noch Christentum und Judentum. Und dann sagst du ihm, mein Kind, du bist jetzt 13 geworden und hast du jetzt die freie Wahl. Mir ist gut, das ist schön, dieses Beispiel. Da müssen wir keine Ingenieure mehr haben, keine Ärzte mehr haben, keine Bauarbeiter mehr haben. Alle Leute haben nur Religion zu lernen. Was denkst du? Diesen Quatsch, was wir heute hören, ich lasse meinem Kind die freie Wahl, das ist eine große Lüge, breite Lüge. Weil keiner auf der ganzen Welt seinem Kind, was 10 Jahre alt ist, die freie Wahl geben wird. Bitte. Das ist Praktizierung, aber der meint was anderes. Ich meine, damals auch, vielleicht hast du nicht praktiziert, aber wenn hätte jemand dir die Frage gestellt, bist du Muslim, was hättest du gesagt? Ja, Alhamdulillah. Bitte das ist hier weg, tu mal den Kabel drin. Nicht, dass wir keinen Strom mehr haben. Nee, da meint der Bruder was anderes, Achi. Aber jetzt lassen wir bei Thema freie Wahl, bitte. Bleiben wir bei Thema freie Wahl. Wird ein Jude sein Kind nach dem Christentum erziehen? Wieso nicht? Okay, und warum, wenn wir Muslime unsere Kinder nach dem Islam erziehen wollen, dann ist das Katastrophe. Aber alle anderen dürfen ihre Kinder nach ihrer Religion erziehen. Und diese Sache, ich sage euch noch klar, ja? Diese Sache, dass man behauptet, es gibt nicht. Nur im Islam ist das so, wenn jemand den Islam verlässt, dann wird er große Strafe bekommen und so weiter. Was ist bei Judentum, bei Christentum, ist das nicht das Gleiche? Wie viele von unseren Brüdern, die den Islam angenommen haben, haben ihre Eltern sie vor der Tür gesetzt, weil sie den Islam angenommen haben? Ich habe vor ein paar Tagen das doch gehört. Als mein Kind den Islam angenommen hat, habe ich mein Kind verloren. Mit diesem Wort war das. Das Kind ist verloren, weil er den Islam angenommen hat. So haben wir das gehört vor ein paar Tagen, oder? Du warst dabei. Deshalb die Sache ist so, warum nur bei uns? Ich mache uns nicht als Sündenbock, wir sind sowieso Sündenbock. Aber allgemein, doch, keiner wird zum Beispiel sagen, ja, das Kind, wir reden von Kindern, wenn er erwachsen geworden ist. Aber ich sage dir etwas, wir wissen laut Hadithe von unseren Propheten Überlieferungen, dass viele Muslime ihre Religion verlassen werden, dass viele Muslime ihre Religion leichtsinnig nehmen werden, dass viele Muslime einander töten werden. Der Prophet hat uns von Leuten erklärt, der Sohn tötet seinen Vater und der Bruder seinen Bruder. Die Leute haben gesagt, haben wir, wenn die Leute das machen, haben sie noch Gehirn. Der Prophet oder Kopf, der Prophet Muhammad sallam sagt, das wird von dem Gehirn, vom Verstand nicht mehr bleiben. Außer Reste. Deshalb aufpassen. Wir haben keinen Zwang. Und ich bin mir sicher, jedes Kind, wenn wir jetzt Kinder holen und wir lassen diese Kinder an einen Platz zusammen. Und wenn man sie betrachtet und mit dem Islam vergleicht, dann wirst du später sehen, dass diese Kinder den Islam praktizieren, ohne dass man ihnen gesagt hat, das ist Islam. Weil das Fitra ist. Eigentlich jedes Kind, jedes kleines Kind, weiß, dass wir Gott haben. Aber die Eltern sagen ihm, ach Quatsch. Das ist die Sache. Wallahu a'lam. Khair, inshallah. Gibt's noch was? Ich kann. بالنسبه للمراه اللي مثلا بتزور المدرسه او الجامعه بيجي وقت الصلاه مثلا واللي موجوده في الجامعه خليه بعدين ورد اخر صلوات كامله يعني لا خلي السؤال لبعدين خلينا في الدرس نفسه انا قصدي نبقاهم لانه حكينا على حول مساله الحديث فيه قد يفهم انه هناك زمنك يعني هناك اجبار على الاسلام ونحن في ديننا ما يجوز لك تجبر احد على الاسلام هو يسأل السؤال يقول لك فخلينا بعد الموضوع بعدين هذه الأسئلة العامة بعد خير إن شاء الله طيب بارك الله فيكم حديث نمى أخت und das nächste Mal reden wir über حديث نمى 9 بإذنه تعالى dann kommen wir zum letzten Unterricht von heute eigentlich das ist